1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute wieder, wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht, Bianca. Bianca ist 30 Jahre alt. Hallo Bianca. Oh. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du auch da bist. Ja. Um was geht's denn bei dir? Üble Geschichte, ich hoffe, dein Magen ist nicht ganz so überfüllt. Ja, pass auf. Und zwar, ich bin mit 7 Jahren, zwischen 7 und 14, nimmt's ja, von meiner Mutter misshandelt worden. Nicht nur Schläge, auch seelische Qualen, hat mich gezwungen, mit der Zahnbürste die Zähne zu putzen, gezwungen, die Zahnbürste, nachdem sie in die Toilette geworfen hat, damit die Zähne zu putzen. Und ja, so Scherze mehr. Und da war auch richtig Kot dran. Und ich kann bis heute meine Zähne nicht putzen, bin 30 Jahre alt. Und da war Kot in der Zahnbürste, an der Zahnbürste. Die hat die Zahnbürste nicht in ein sauberes WC-Becken geworfen, sondern in ein verdrecktes. Genau. Und da musstest du die Zähne putzen. Genau. Was noch? Ich schaffe es bis heute nicht, mir die Zähne richtig zu putzen. Bin da schwer angeschlagen. Versuche es, aber ich habe da eine Blockade drin. Ich kriege diesen Ekelgeschmack nicht weg. Und ich habe keine Idee mehr. Ich bin in psychologischer Behandlung. Wie oft ist das denn damals vorgekommen mit der Zahnbürste? Alle 2-3 Tage. Alle 2-3 Tage? Im Alter von 7 bis 14? Ja. Das heißt, wenn du an diese Zeit zurückdenkst, ist eine ganz, ganz feste Erinnerung eine kotverschmutzte Zahnbürste. Ja. Was hat die Mutter noch mit dir gemacht, wenn sie so etwas schon gemacht hat? Die hat mich mehrmals geschlagen, wenn beispielsweise ein Glas runtergefallen ist, da hat die mich mit einem Vierkantholz auf den Rücken geprügelt oder mit Leine oder mit einem Holzlöffel oder mit einem Gürtel. Hat sie dich so verprügelt, dass du bisweilen verletzt warst? Ich war und ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Das sieht man zwar nicht mehr, aber wenn man sich auf den Röntgenbildern meinen Rücken angucken würde, würde man es sehen. Bist du damals bei einem Arzt gewesen? Hat man dich zu einem Arzt gebracht, als Kind? Nein. Nein. Nein. Alles zu Hause auskuriert? Alles zu Hause auskuriert. Und Stichwort? Selbst wenn sie jetzt hier neben mir sitzen würde, das Gespräch mitkriegen würde, sie würde es abstreiten, dass sie niemals getan hat. Sie stellt mich bis heute als Lügnerin hin. Wie war denn das damals? Bist du allein? War sie alleinerziehend? Nein, sie war nicht alleinerziehend. Mein Stiefvater zu dem Zeitpunkt, der war LKW-Fahrer, morgens früh um 6 aus dem Haus, teilweise sogar noch vor 6 aus dem Haus, und erst abends ging 22, 23 Uhr wieder zu Hause. Der hat davon nichts mitgekriegt. Und du konntest dich ihm auch nicht anvertrauen? Nein. Nein. Gab es noch andere Kinder? Gibt es andere Kinder? Ich habe noch 2 jüngere Geschwister, und wo ich auch heute kaum mehr Kontakt zu habe. Aber meine Mutter hat das bei denen nie so extrem gehandhabt wie bei mir. Die haben zwar auch Prügel gekriegt, das war es aber auch. Seid ihr 3 Geschwister von einem Vater? Nein. Nein. Meine Mutter hat damals war damals mit einem Mann verheiratet, von dem ich den Nachnamen habe. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hat sie noch einen anderen Typen ins Bett gezogen, und aus dieser Verbindung bin ich dann entstanden. Ach so. Wo ich im Nachhinein die Vermutung habe, weil sie so extrem mit mir umgegangen ist, dass es vielleicht eine Vergewaltigung sein könnte. Das wollte ich dir gerade fragen. Wenn sie die anderen Kinder nicht so behandelt hat, warum gerade dich? Aber das wäre dann eine Vermutung. Ja, weil soweit wie ich weiß, war er eben Also mein Erzeuger war ein Schläger und ein Spieler. Mhm. Also war alkoholsüchtig, hat meine Mutter geschlagen, hat Kindergeld und so weiter, wie ich alles mitgekriegt habe, im Nachhinein alles weggenommen. Den hast du auch nie kennengelernt? Einmal, da war ich ein halbes Jahr alt, danach nie wieder. Gut, da kannst du dich ja nicht dran erinnern. Die ganze Sache, diese schlimme Sache, hörte dann mit 14 Jahren auf, sagst du? Ja, weil ich mit 14 hat es mir gereicht. Da gab es einen neuesten Zwischenfall. Ich kam von der Schule nach Hause, sollte mit dem Hund gehen, wollte aber eben auf Toilette gehen. Hund hatte im Treppenhaus hingemacht, sie hat mich mit der Haare da durchgezogen und dann musste ich so mit dem Hund rausgehen und konnte selber noch niemals auf Toilette gehen, mich waschen oder sonst dergleichen. Das habe ich jetzt nicht verstanden, das Letzte. Oder ich konnte mich nicht waschen oder so. Ja, und wieso bist du dann danach von zu Hause weggegangen oder gekommen? Ich bin hergegangen, habe den Hund wieder zu Hause abgeliefert, dann sollte ich Papiermüll wegbringen, habe eine Stofftasche geschnappt, habe das Papiermüll da reingepackt, mein Lieblingsstofftier und bin abgehauen. Wohin? Erstmal zu meinem damaligen Freund und dann von da aus durch die Polizei, die mich hinterher aufgegriffen hatte, ins Heim. Und da bist du dann geblieben? Und da bin ich geblieben. Du musstest dann nie wieder zurück zu deiner Mutter? Nein, da habe ich mich mit Händen und Füßen geweigert. Ich habe damals eine Lüge gebraucht, um von zu Hause wegzukommen, weil ich habe mit 8 und mit 9 Jahren habe ich es versucht, die Wahrheit zu erzählen, hat mir, na klar, wie es nicht anders sein soll, mir kein Mensch geglaubt. Wem hast du denn damals was gesagt, als du 8, 9 warst? Ich habe einmal den ein Pfarrer das gesagt, also mhm. Einen Geistlichen das gesagt, bin damit dann mit denen dann zu einer Einrichtung hingefahren, da haben wir es auch nochmal geschildert, hab's beim Jugendamt geschildert. Da warst du 8 Jahre? Da war ich 8 Jahre. Und die haben das alle nicht ernst genommen und haben dir nicht geglaubt? Genau. Das ist schon schlimm genug. Aber dann, als du 14 warst und abgehauen warst, da hat man dir geglaubt? Ja, weil ich erzählt habe, dass mein Vater mich angefasst hat. Mein Stiefvater, was niemals stimmt und was ich bis heute an sich, diese Lüge an sich, bereue ich bis heute bitterböse. Ich hätte dem Mann echt gefährlich ins Knast bringen können. Weißt du denn, was daraus damals geworden ist? Ich weiß, dass ihm nichts passiert ist. Ich weiß, dass aus Mangel an Beweisen der freigelassen worden ist. Du bist jetzt 30 Jahre alt, wann hast du deine Mutter wiedergesehen? Ich habe meine Mutter, die hat bis 2001 hat die hier in der Stadt gelebt. Da haben wir uns regelmäßig gesehen, allein auch, weil ich meine Geschwister sehen wollte und Kontakt zu meinen Geschwistern halten wollte. Mhm. Und da warst du dann so 20? Genau. Und seitdem, dann habe ich sie kurz nochmal wieder gekriegt, weil ich bin selber Mutter von 2 Kindern, habe versucht, die schlimme Erinnerung hinter mich zu lassen, weil sie ist ja eben noch irgendwo noch meine Mutter. Und habe dann versucht, Kontakt wieder aufzubauen. Das ist aber furchtbar nach hinten losgegangen. Sie hat versucht, mir meinen Sohn wegzunehmen und... Du sagst gerade etwas, trotz der schlimmen Erinnerungen, sie ist ja noch meine Mutter und habe versucht, wieder Kontakt aufzunehmen. Wie ist das erklärbar? Diese Frau hat dir ganz Schlimmes angetan. Ich kann es nicht erklären. Mhm. Ich sag bis heute... Ich sag bis heute ganz klar auch... Selbst wenn die Frau auf dem Totenbett liegt, das ist der Punkt, wo ich ihr restlos alles verzeih. Wer hat da gerade gesprochen? Das war mein Mann. Achso, der kann das auch nicht verstehen, dass du der mit der... Der versucht mir in allen möglichen Lagen zu helfen. Wir haben zusammen die Psychologen abgeklappert. Ich bin in psychologische Behandlung, aber ich komme kein Stück weiter. Ich war letztes Jahr in Klinik Aufenthalt und ich weiß mir keinen Rat mehr. Du hast gesagt, selbst wenn sie auf dem Totenbett liegen würde, oder wenn sie da läge, dann würdest du ihr verzeihen. Dann würde ich ihr restlos alles verzeihen, um für mich selber abzuschließen. Aber ich weiß auch, dass es nicht gut ist, aber wie komme ich aus so Gedanken raus? Mhm. Ist es vielleicht die Sehnsucht, mit ihr Kontakt zu haben, doch endlich mal von ihr anerkannt und vielleicht ein bisschen geliebt zu werden? So könnte ich mir die jetzige Sehnsucht vorstellen, dass du immer wieder Kontakt suchst. Im Moment suche ich überhaupt keinen Kontakt mehr. Jetzt seit 2 Jahren ist da komplett Sense, da will ich gar nichts mehr. Mhm. Die kann mit ihren Hintern da bleiben, wo der Pfeffer wächst, kann nicht weiter durch die Gegend Naja. Also ist dein Ziel, so kann man sagen, der Wunsch, mit all dem abschließen zu können? Ja, normales Leben. Normales nicht Leben aufzubauen, normal die Zähne zu putzen zu können, normal lachen zu können, was jeder Mensch kann. Das mit den Zähnen ist ja wirklich eine gravierende Sache. Du bist in psychologischer Behandlung und die kommen da keinen Schritt weiter. Ja. Wie lange bist du denn in Behandlung schon? Ich bin jetzt seit einem Jahr in Behandlung. Müsste man eigentlich schon ein bisschen weiter sein, finde ich. Ja, ich bin jetzt seit Mai 2011 in psychologischer Behandlung. Ist das eine Gesprächstherapie? Das ist eine Gesprächstherapie. Da bist du alleine mit dem Psychologen? Genau. Mhm. Mann, Bianca, also natürlich ist das Allerwichtigste für dich, dass du in eine gute therapeutische Behandlung kommst. Ich habe die Vermutung, dass das nicht das Richtige ist, wo du bist. Denn du musst von diesen ganzen Traumatisierungen, die man dir da angetan hat, musst du natürlich einen gesunden Abstand gewinnen können, um dein Leben führen zu können. Ja. Wie gesagt, ich bin auch Mutter von zwei Kindern. Ich habe allen möglichen Scheiß in meine Jugend gemacht. Mhm. Aber eins habe ich niemals genommen. Ich habe keine Drogen und keinen Alkohol genommen. Mhm. So, meine Kinder sind beide im Heim. Mein Sohn, muss ich dazu sagen, der ist schwerstbehindert. Mhm. Und warum ist das andere Kind im Heim? Weil ich damit nicht mehr zurechtkam. Weil ich Angst hatte, zu dem Zeitpunkt, wir haben im Haus gewohnt. Das war sehr hellhörig. Meine Tochter, die war krank. Die hatte erst eine Magen- und Darmsache. Dann hatte die, andersrum, die hatte erst den Zeitkopf, dann hatte sie eine dicke Erkältung, dann hatte sie eine Magen-Darm-Geschichte. Mhm. Und die hat in der Zeit, hat die gebrüllt wie am Spieß, weil sie eben Schmerzen hatte. Mhm. Und die Nachbarin über uns war auch Mutter von vier Kindern, hochschwanger zu dem Zeitpunkt, und hat mich eines Tages so dermaßen angebrüllt, warum ich mein Kind nicht endlich ruhig kriege. Mhm. Und da ist mir abends, weil ich die Kleine nicht beruhigt gekriegt hat, die Hand ausgerutscht. Mhm. Und diesen Klatsch, der tut mehr weh als der Kleine. Wie alt ist die Kleine jetzt? Die ist drei. Und die ist jetzt im Heim? Die ist im Heim. Und ich dachte, zu dem Zeitpunkt, wo sie ins Heim gekommen ist, das war das Wichtigste und das Beste, was der Kleine im Moment passieren konnte. Weil ich habe mich nicht unter Kontrolle und ich habe Angst, der mehr weh zu tun, als es schon passiert ist. Gut, so, jetzt wird meine Psychologin mit dir reden. Die wird dich mal genau befragen nach der Therapie, die du da gerade machst. Und ich hoffe, dass wir dir da einen besseren Tipp geben können, denn es muss mehr passieren. Es muss auch intensiver was passieren, glaube ich, bei dir. Da ist ja vieles im Argen und erklärbar durch die schlimme Vergangenheit mit deiner Mutter. Ich bitte dich aufzulegen, Bianca, und du wirst von Sabine zurückgerufen. Oh. Ja? Oh. Und falls deine Hörer da mitgehört haben, die sollen da kein schlechtes Urteil bilden. Dass eine Frau mit 30 Jahren sich nicht die Zähne putzen kann. Ja, das haben wir jetzt erklärt bekommen. Das ist ja völlig in Ordnung, Bianca. Bitte leg auf und wir rufen dich gleich zurück, okay? Mhm. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Uschi ist hier. Uschi ist 58. Guten Morgen, Uschi. Guten Morgen, Domian. Ich hätte nie gedacht, dass ich deine Hilfe mal nötig hätte. Ich finde es prima, dass ich dich am Telefon habe. Ja, was geht's denn, Uschi? Von meiner Freundin. Der Mann, der hatte gestern einen tödlichen Unfall. Von der Freundin, der Mann? Ja, also, meine beste Freundin. Wir sind schon mehr als 30 Jahre sind wir befreundet. Das heißt, du kanntest den Mann auch sehr gut? Ja, ja. Und was für ein Unfall war das? Er ist in einen LKW reingefahren. Mit einem Auto? Ja, und der war auf den Schlag, war der tot. Der Mann ist in einen LKW reingefahren? Ja. Vorne ja. Frontal oder? Ja, ich habe mir den Film hier bei uns in Holland, da hast du dann direkt Nachrichten. Und da habe ich mir das angesehen und die Fahrerseite von ihm, die war ja total schaden. Der hatte Glasscherben im ganzen Kopf. Du konntest nichts mehr von dem Vorstück von dem Auto sehen. Ja. Das war schrecklich. Und meine Freundin, Die hatte mich gestern Morgen angerufen. Ich war gerade aus dem Bett und da sagte sie mir, Uschi, Noll ist weg. Ich sag, und? Ja, er war ein bisschen böse und hatte schlechte Laune und da ist er weggefahren. Mhm. Und er hatte so ein komisches Gefühl und ja, ich merkte an ihrem Reden auch, dass da was nicht in Ordnung war. Ja, aber da wusste sie noch nichts von dem Unfall? Nee, da wussten wir nichts. Sie hatte mich um 10 Uhr gestern Morgen angerufen und zwischen die Zeit ist das passiert. Und ich hatte ihr aber gesagt, sie soll die Polizei anrufen, weil ihr Mann so ein bisschen durcheinander war. Mhm. Und sollte die Polizei warnen, oder was sie machen kann, oder was, irgendetwas, sowas. Und ich hatte ihr gesagt, weil ich wohne eine Viertelstunde von ihr entfernt, habe ich mir meinen Rollstuhl auf elektrisch genommen, bin zu ihr gefahren. Und ich kam da an, und da stand die Polizei schon da. Und da war es schon passiert und die... Ja, in dem Moment, wo sie mich angerufen hatte, muss das passiert sein. Seid ihr denn, du und deine Freundin, dann noch zur Unfallstelle gefahren? Wir durften nicht, weil die Polizei musste das erst allemal regeln und der Leichnam war noch nicht freigegeben. Ja. Und da sind wir um 2 Uhr, glaube ich, sowas rum, 2 Uhr wurde ich von der Polizei angerufen, von dass der Leichnam freigegeben worden wäre. Ja, und das habe ich meiner Freundin gesagt und dann wollte sie da absolut hin. Ja, und da sind wir dann auch hingefahren und was wir gesehen haben, wir sind auch an der Unfallstelle vorbeigefahren. Also ihr habt den Leichnam gesehen? Ja. In einem Krankenhaus, oder? Nein, in einem Mortuarium, wo die Leichen werden dann aufgebahrt. Ach so. Du rufst aus Holland an? Ja, ich bin Holländer. Ich verstehe. Und, in welchem Zustand war denn der Leichnam? Wie sah der aus? Er sah aus, als würde er schlafen. Mhm. Er war zwar bis oben an die Kinn, was war der zugedeckt. Ja. Er hatte ein großes Pflaster auf der Stirn. Ja. Er hatte an den Augenschläfen blaue Flecken. Ja. Was wir nicht gesehen haben, das war, er hatte alles Glassplitter im Kopf. Das konnte man nicht sehen. Nein, das hatten die anscheinend so gut weggemacht, dass wir das nicht sehen konnten. Ja, und er war eigentlich unter der Decke war noch etwas, aber es fühlte sich hart an. Ja, der war von, was ich nachher von der Polizei gesagt bekommen habe, er war, da war nichts mehr, wie sagt man, nichts mehr ganz. Du sagst, das fühlte sich hart an. Habt ihr denn das Leichentuch betastet? Ja, wir haben, meine Freundin hatte ihn umarmt und ja, da hat das auch gefühlt. Also der Mann war wahrscheinlich ganz zerstört, der Körper. Ja, genau, man hat das Tuch darüber gelegt, damit das nicht zu sehen war. Wie hat deine Freundin und wie habt ihr beiden denn diesen schweren Anblick verkraftet und aufgenommen? Ja, meine Freundin, die ist natürlich am Boden zerstört. Ja. Sie kann es einfach nicht glauben und sie gab sich sofort die Schuld. Weil die beiden auch noch gestritten hatten vorher. Ja, genau. Das ist natürlich immer ganz schlimm, wenn dann sowas passiert. Ja, und da sitzt sie auch heute noch mit. Sie ist jetzt bei mir, sie liegt im Bett. Glaubst du denn, dass der Mann, ihr Mann, war das eine Selbsttötung oder ein Unglück? Ein Unfall. Was ich glaube oder was die Polizei sagt. Was du glaubst. Ja, ich glaube, ja, ist das Verrückte, ja. Ich glaube, dass er das extra getan hat, dass er aus dem Leben scheiden wollte. Die Polizei sieht es nicht so. Nein, die Polizei hat zu meiner Freundin und zu mir gesagt, dass das ein Unfall war. Und was denkt deine Freundin? Ja, meine Freundin ist am Zweifeln. Sagst du ihr deine Vermutung? Ja, wir haben da gestern sofort drüber geredet, weil wir sind wie Schwestern, wir sagen uns eigentlich alles. Ja. Ja. Und ja, am Anfang hat sie da auch dran geglaubt. Und an den Unfall? Nein, an dass er das... Achso, dass er selbst gemacht hat, also ja, Selbsttötung. Ja, und da sind wir an die Unfallstelle vorbeigefahren. Und ja, wir haben dann auch das Auto dann auch gesehen und das Gespräch mit der Polizei. Ja, und da begannen die Zweifel. Mhm. Der Polizist hatte gesagt, es kann sein, dass er einen Sekundenschlaf hatte. Mhm. Es kann auch sein, dass er einen Herzstillstand oder Herzinfarkt bekommen hätte können. Also man wird das nicht wirklich klären können? Nein, sie haben es abgeschlossen als gewöhnlicher Unfall. Wie ist das denn jetzt für dich? Ich habe für deine Freundin ist es ja klar, das ist natürlich noch erschütternd, aber du bist ja den beiden auch so viele Jahrzehnte verbunden. Ja. Wie gehst du denn damit um, dass jetzt sowas Schlimmes passiert ist? Ja, Domian, das ist die blöde Frage. Ich dachte gestern, ja, dann gehst du und dann hilfst du ihr, du stehst ihr bei. Ja. Und ich war gestern ganz durch den Wind. Mhm. Ich habe nicht geschlafen. Ich weiß es nicht. Ich war leer, ich war mutlos. Ich würde mal sagen, Uschi, ich glaube, dass das aber auch ganz normal ist. Ihr habt ja gestern etwas ganz Extremes erlebt, ihr beiden. Ja. Dass das für dich natürlich auch ein Schock ist und du hast den Toten ja auch noch gesehen, ist doch auch völlig klar. Ja. Ich hatte gedacht, dass mir das nicht so viel ausmacht. Doch. Ich glaube, wenn man sich das nur so ausdenkt und man hat es noch nicht erlebt, kann man sich das gar nicht vorstellen, was das in einem anrichtet. Mhm. Ich glaube, dass diese Reaktion völlig normal ist. Auch, dass du erschüttert bist, dass du nicht schlafen kannst und dass du durch den Wind bist. Es ist nur ein großes Glück, will ich dir sagen, für deine Freundin, dass sie dich hat oder dass ihr euch habt. Ja, das. So kann man sich wirklich gegenseitig schon halten und festhalten. Ja, aber die einzige, das ist jetzt, meine Frage ist jetzt, für später, wenn alles vorbei ist, dann hat sie ja Zeit, wo zu trauern. Mhm. Dass sie mir unter die Hände weggeht, dann ich weiß nicht mehr, wie ich sie dann auffangen muss oder was ich dann noch mache. Würde ich mir jetzt noch keine Gedanken machen, Uschi. Ich glaube auch, Trauern ist immer schwierig und immer kompliziert. Jeder macht es anders. Ja. Es wird schlimme Zeiten für deine Freundin geben, aber es wird auch Zeiten geben, wo sie vielleicht einen Frieden damit finden kann und wird. Ja. Ich kann dir nur raten, sei an ihrer Seite. Mhm. Ich glaube, das ist so viel, was du ihr geben kannst. Und mach dir jetzt nicht so große Sorgen, dass sie auch komplett untergehen wird. Ja, aber das sind meine blöden Gedanken. Ja, ist aber auch klar, dass du die Gedanken jetzt hast, wo das gerade gestern passiert ist. Und ihr seid ja noch ganz schockiert. Jetzt organisiert erstmal alles, was es zu organisieren nötig ist. Jetzt muss die Beerdigung und Bestattung, alles muss ja jetzt geplant werden. Ja. Und dann sei für sie da und lass einfach mal die Zeit sich so entwickeln. Ich würde mir jetzt nicht so viele Gedanken machen, was wird in 1, 2, 4, 5, 8 Monaten sein. Das würde ich jetzt gar nicht machen. Nee, dann werde ich das. Ja, dann wünsche ich dir viel Kraft und alles Gute von Herzen und natürlich deiner Freundin auch, dass ihr jetzt erstmal gemeinsam durch diese schlimme Zeit gut durchkommt. Ja, und das ist prima. Vielen lieben Dank. Liebe Uschi, schöne Grüße nach Holland von hier aus. Und ich finde deine Sendung super, super toll. Dankeschön. Ich vermisse auch keine Nacht. Ich freue mich sehr. Ich weiß wirklich, dass wir auch viele Zuschauer in Holland haben, in den Niederlanden. Da freue ich mich sehr drüber. Schöne Grüße in die Niederlande. Okay. Alles Gute, Uschi. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Ja, ciao. So, wir haben 1.24 Uhr. Ach, das ist eigentlich eine ganz gute Zeit, euch unser Thema für morgen zu sagen. Das Thema morgen heißt, dieses Geräusch hat mein Leben geprägt. Ich möchte gerne mit euch über Geräusche reden, über besondere Geräusche reden, mit denen ihr etwas sehr Schlimmes oder etwas sehr Gutes verbindet. Also ein Geräusch, ein Reifenquietschen, ein Aufprallgeräusch, Schreie, vielleicht auch einfach eine besondere Melodie, die irgendwo lief, während für euch etwas Besonderes passierte. Etwas Schönes oder etwas Trauriges. Vielleicht auch ein V8-Motor. Vielleicht habt ihr da ein bestimmtes Erlebnis mit. Oder Kinderlachen. Oder ein bestimmtes Vogelzwitschern oder der Ruf eines Käuzchens, was auch immer. Dieses Geräusch hat mein Leben geprägt. Wenn ihr eine bestimmte Erinnerung habt in Verbindung zu einem Geräusch, dann meldet euch und erzählt uns das. Meldet euch am besten per Mail schon mal an unter domian@wdr.de oder gerne ruft morgen ab 0 Uhr an und auch während der Sendung. Dieses Geräusch hat mein Leben geprägt. Das ist das Thema morgen. Und jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht. Und hier ist Kerstin. Kerstin ist 24. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Kerstin. Um was geht's denn bei dir? Und zwar habe ich vor gut anderthalb Wochen einen Kulturschock erlitten. Oh. Da habe ich seitdem einen Studenten bei mir wohnen. Der kommt aus Oxford und macht zurzeit ein Praktikum hier in meinem Ort. Ja. In einer Firma und hat halt für den Zeitpunkt oder für den Zeitraum eine Wohnung oder ein möbliertes Zimmer gesucht und das habe ich ihm dann geboten. Das kam über eine Zeitungsanzeige zustande und letzte Woche Montag ist er dann eingezogen. Und durch diesen Studenten aus Oxford hast du einen Kulturschock erlitten? Ganz genau. Warum? Ja, ich komme aus der Arbeiterklasse. Ich möchte sagen, ich bin ein normaler Mensch. Ich mache Dreck und ich mache meinen Dreck selber weg. Ja. Und ich glaube, er sieht seinen Dreck nicht mal, weil er offensichtlich in seinem kompletten Leben noch nie so etwas machen musste. Ach so, der feine Herr kommt von ganz oben. Ja, genau. Aus der Upper Class. Richtig. Aus der High Society. Und, ganz genau. Und ich glaube, er ist genauso geschockt wie ich, nur eben andersrum, dass es Menschen gibt, die ihren Dreck selber wegmachen müssen. Das heißt, in seinem Zimmer, wie sieht's da aus jetzt? Lustig. Also ich habe von einem bestimmten Geschirr, ich glaube, 6 Tassen. Eine davon ist in der Spülmaschine, eine ist noch im Regal, 4 sind verschwunden. Dann habe ich... verschwunden heißt, die stehen irgendwo bei ihm rum? Genau, dann habe ich exakt 4 Müsli-Fädchen, die sehe ich auch nicht mehr allzu häufig, die 4. Dann sammelt er, glaube ich, jetzt seine Pfandflaschen, weil er eben auch nicht weiß, wohin damit. Da hatten wir letzte Woche auch ein sehr schönes Erlebnis, wir waren zusammen einkaufen und zum Schluss dieses Einkaufs haben wir dann, also der ganze Einkauf war für mich schon sehr skurril, weil er sagte, dass Müsli ja doch sehr teuer wäre und ich denke mir, naja, wo geht der sonst einkaufen? Das sind ganz normale Preise. Mhm. War sogar ein Laden, der bei uns mit am günstigsten ist. Dann fragte er mich im nächsten Schritt, als wir Joghurt kaufen waren, ob man so einen Joghurt denn auch die Woche drauf noch essen könnte, wo ich mir dachte, naja, steht doch ein Haltbarkeitsdatum drauf. Also der hat überhaupt keine Ahnung. So ganz langsam erschloss ich mir dann, dass er offensichtlich noch nie in seinem Leben einkaufen war. Und wieso denkt er, dass das Müsli teuer ist? Wenn er sehr viel Geld hat, dann erscheint einem doch so etwas nicht teuer. Weil er offensichtlich in dem Fall überhaupt keine Relation zu Geld hat. Also ich meine, er wollte ein Kilo Dinkelmüsli kaufen und das lag bei 7 Euro irgendwas. Und das erschien ihm dann doch sehr teuer im Gegensatz zu den anderen Müslis. Ach so, verstehe. Wie alt ist denn der feine junge Mann? 21 ist der feine Herr. Und hat er denn mal so ein bisschen erzählt, wie es bei ihm zu Hause zugeht? Ja, und zwar wollte ich gerade noch erzählen, wir sind dann noch Getränke kaufen gewesen. Ja. Er hat sich dann satte 36 Liter Mineralwasser mitgenommen, wo ich mir dachte, will er sich damit waschen? Reicht ihm die Qualität des Wasserhahns nicht? Unseres guten deutschen Wassers? Genau. Ja. Und er hat sich dann wohl auch im Vorfeld ausgerechnet, 1,5 Liter kosten 19 Cent, was er da so ungefähr für bezahlen muss. Ja. Und dann sagte ihm die Dame an der Kasse eine Summe, die halt mehr als doppelt so teuer war. Mhm. Und dann fragte er, wie das denn zustande käme. Und dann sagte sie ihm, naja, da ist ja Flaschenpfand drauf. Jetzt sag bloß, der kannte keinen Flaschenpfand. Nein. Und dann begründete er das mit den Worten, ach so, zu Hause kauft Mama immer ein. Ach so. Und ich an der Kasse. Die Mama wird einkaufen für ihn? Genau. Und das Personal wird putzen. Oder die so, Kaffeetassen. Genau, so in der Art. Richtig, dann wollte er letzte Woche Donnerstag, wollte er übers Wochenende nach Hause fahren und ich bekam das mit und ich hatte mitbekommen, er pinkelt bei mir im Stehen, was ich als Frau natürlich nicht so angenehm finde. Mhm. Er hat in der Küche sein Geschirr nicht weggeräumt und ich habe eine Spülmaschine, er hätte es nur einräumen müssen und der Herd war dreckig, es lagen Krümel rum und dann habe ich ihm halt auch gesagt, ich sag, du kannst ja gerne nach Hause fahren aber du wirst jetzt erst die Toilette putzen. Und dann guckten mich auf einmal zwei tellergroße Augen an. Und ich glaube, so was Schlimmes musste er seinen Lebtag noch nicht machen. Und dann hatte ich ihm auch gesagt, es wäre schön, wenn er das Geschirr in die Spülmaschine räumt. Daraufhin fragte er mich dann, wie macht man die denn auf? Weißt du denn, wie die leben? Haben die einen Landsitz, ein Schloss oder wie leben? Ich weiß wohl, dass die tatsächlich mehrere Wohnsitze haben, international, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich habe ihn dann eben auch gefragt, wie er denn in Oxford lebt, also wie er sich ernährt. Und dann hatte ich gedacht, naja, vielleicht haben die eine große Kantine, wo die morgens frühstücken und Mittagessen kriegen. Ja. Und daraufhin antwortete er mir dann, nein, also er hat auch ein Apartment, so um die 20 Quadratmeter, zahlt da 900 Euro für. Mhm. Und er hätte ein Zimmermädchen und müsste seine Sachen nicht selber wegmachen. Oh. Aber weißt du, was mich wundert, wenn der aus so sehr reichen Verhältnissen kommt, dass der dann in so einem popligen Zimmer bei dir wohnt und nicht irgendwie schick irgendwo im Hotel oder? Richtig, das kommt ein wenig von seinem Papa aus. Also sein Papa hat die Anzeige aufgegeben und sein Papa hatte mich auch schon vorgewarnt. Und ich denke mal, dass sein Papa auch einfach möchte. Er sagte, seine Mama macht halt alles für ihn. Er muss zu Hause nicht einen Finger krumm machen. Ach so, der soll das Leben ein bisschen kennenlernen. Genau. Dass sein Papa einfach sagt, er soll das Leben kennenlernen. Er soll mal gucken, wie es woanders auch aussieht. Weil sein Papa hat sich seinen Erfolg selber erarbeitet. Er kam also nicht direkt aus reichen Verhältnissen, sondern ist für sein Geld arbeiten gegangen. Und er weiß halt, wie das Leben funktioniert. Nur kommt mir gerade eine Idee, Kerstin. Bitte. Das wäre ja eine gute Partie, wenn du dich an den ranmachen würdest. Wer weiß, dann kriegst du einen Landsitz in Schottland. Wäre doch schick. Das haben meine netten Arbeitskollegen auch schon gesagt, aber um Gottes Willen, da bräuchte ich auch Erziehungsgeld, um irgendwie mit der ganzen Sache fertig zu werden. So, unter uns beiden Bildschwestern, gefällt er dir denn? Er ist durchschnittlich, er ist nicht hässlich, aber er ist nicht unbedingt mein Typ und er ist mir auch zu jung. Also ich bin 25 dieses Jahr und wie gesagt, ist optisch akzeptabel, aber nicht unbedingt mein Fall. Also es gibt keine Hochzeit in England demnächst? Nein, leider nicht. Also nein, um Gottes Willen. Das ist lustig, ne? Wenn man dann sowas, wenn da so Welten zusammenprallen, die vorher voneinander gar nichts gewusst haben und geahnt haben, ist der denn in all der ganzen Angelegenheit zumindest nett oder ist er auch ein arroganter Pinsel? Nein, also das kann ich nicht sagen. Mir gegenüber ist er nett. Wenn ich ihn darauf hinweise, dass er seinen Dreck wegmachen soll, geht er dem auch nach. Genau. Ja. Also wollte ich mir, als ich von der Arbeit kam, ich hatte Spätschicht, wollte ich mir ein Rührei machen und ich greife in meinen Schrank, greife in meine Pfanne und sie rutscht mir aus der Hand und ich denke, was ist das denn? Ich weiß nicht, ob er vorhatte, diese Pfanne im Vorfeld zu spülen und sie dann in den Schrank gestellt hat. Auf jeden Fall war diese Pfanne noch fettig und es sah für mich aus, als ob er sie einfach nur mit Wasser ausgespült hat. Und der normalsterbliche Mensch weiß, dass Fett nicht wasserlöslich ist. Ja, aber er ist ja kein normalsterblicher Mensch. Nein, er ist Upper Class. Was machst du denn vom Beruf? Ich bin gelernte Werkzeugmacherin. Ah, also sowas wie Industriemechanik. Also was ganz Handfestes. Ja, genau. Kann man so sagen. So, und wie lange wird er jetzt noch bei dir wohnen? Voraussichtlich jetzt noch bis zum 20. Juni. Oh ja, das ist ja nicht mehr lange. Da kannst du ihn ja noch ein bisschen erziehen. Ich habe schon gesagt, er müsste nicht nur ein oder zwei Monate bei mir bleiben, er müsste mal ein halbes Jahr hier bleiben. Ja, genau, also. Dann würde das funktionieren. Wie kommuniziert er denn? Kannst du gut Englisch oder eher gut Deutsch? Er kommt ursprünglich aus Deutschland, also er ist hier groß geworden, so. Was ich ja dann sogar erklären würde oder nicht erklären würde, wieso er dieses Flaschenpfand nicht kennt. Also er wird mit 18, 19 nach Oxford gegangen sein, er hat hier sein Abitur gemacht und ich habe mal zurückgerechnet, da gab es Flaschenpfand schon. Ach so, die Eltern leben auch jetzt in England. Zurzeit sind sie in Deutschland. Ach so. Ich weiß, so ganz habe ich da noch nicht. Ich dachte, das wäre so englischer Adel, sowas, weißt du, sowas hatte ich. Nein. Also es ist ein deutscher junger Mann und wie gesagt, er studiert halt nur in Oxford. Verstehe. Also Kerstin, dann wünsche ich dir noch ein paar schöne Wochen mit deinem englischen Studenten. Ja, der vielen Dank. Ein Deutscher ist, aber ist auch egal. Und vielleicht entwickelt sich ja doch zumindest eine nette Bekanntschaft daraus. Ja, wie gesagt, also nett ist er, das kann ich nicht anders sagen, ist sehr höflich, gut erzogen, aber es fehlt halt an einigen Ecken und Enden. Liebe Kerstin, alles Gute, danke für deinen Anruf. Gerne. Tschüss, ciao. 0800 220 5050 Freitemennacht. Und hier ist Manuela. Manuela ist 47. Hallo Manuela. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, es ist etwas kompliziert. Ich liebe einen Mann. Ja, das ist noch nicht so ganz kompliziert. Der ist aber leider verheiratet. Dann wird es ein bisschen kompliziert. Ja. Wie lange liebst du denn diesen Mann schon? Seit 2 Jahren. 2 Jahre. Ja. Liebt er dich denn auch? Ich glaube ja. Aber er kann nicht. Er kann nicht? Nein, er kann nicht. Was kann er nicht? Ja, er kann... es ist etwas schwierig. Oder er darf nicht, sag ich mal so. Weil er ist ja noch verheiratet. Mhm. Lebt von seiner Frau zwar getrennt. Immerhin. Ja, immerhin. Und die macht... Oder... Sie macht Stress dann. Sie macht wann Stress? Indem sie ihm droht, die Kinder zu entziehen. Ach so. Ja. Ach so. Das heißt, die sagt, wenn du mit einer anderen, weiß die von dir? Sie wusste von mir. Er ist da ganz offen mit umgegangen. Wir sind spazieren gegangen. Also wir wohnen 200 Kilometer auseinander, muss ich dazu sagen. Mhm. Und wir kennen uns eigentlich schon seit paar Jahren übers Internet. Mhm. Wir haben Internetspiele gehabt und... Internetspiele? Ja. Was heißt das? Wir waren im Clan zusammen. Ach so. Ja. Also richtige Spiele. Ja, richtig. Ja. Und wir haben, und ich habe mich in seine Stimme, ich mochte seine Stimme schon immer. Mhm. Und dann habe ich mal zu einer Grillfeeder eingeladen. Kann man sich sehr täuschen. Es gibt Leute, die haben sensationelle Stimmen und wenn man die dann sieht, möchte man weglaufen. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch umgekehrte. Aber es gibt natürlich auch den Fall, dass jemand eine tolle Stimme hat und ein toller Mensch ist, klar. Ja, und in dem Fall war es so. Ja. Ich habe dann ganz spontan gesagt, komm, lass uns unseren Clan zusammenbringen hier zu mir. Wir grillen hier und lernen uns mal real kennen. Mhm. Ja, und dann ging alles irgendwie schief und einige Leute kamen und dann einige Leute nicht. Und alles... Ich saß nachher alleine da und er rief dann an und sagt, ich bin unterwegs, aber es ist doch schon eigentlich zu spät. Und ich sag, wo bist du denn? 100 Kilometer schon. Ja. Ich sag, fahr weiter, komm her. Ach, da war kein anderer sonst gekommen, du warst alleine? Ja. Und dann kam er? Er kam. Und dann hat's... Er hat geklingelt, ich habe die Tür aufgemacht und er sagte, nee. Wow. Das sagte er? Ja. Nee? Wow. Ja. Und du? Ich habe nur gesagt, mach die Augen zu und sag irgendwas. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war da noch nichts zwischen euch beiden? Nein, es war nichts. Und dann kam er zu dir rein, du warst alleine? Richtig. Und ist da gleich die Post abgegangen? Nein. Wir haben gegrillt und es hat ihm geschmeckt und es war alles ganz toll und so. Ja. Und dann haben wir Musik gehört und wir haben Wein getrunken und... Es hat geknispert und es war Wahnsinn. Ist er denn dann wieder gefahren? Nein, er ist nicht gefahren. Er ist dann doch über Nacht geblieben? Ja. In deinem Bett? Ja. Ja. In meinem Bett. Und seitdem sind die Dämme gebrochen? Ja. Und wir standen morgens um 4:30 auf meinem Balkon und haben uns angeguckt und es war wunderschön und es war einfach perfekt. Wir haben uns verliebt. So. Ja, das ist alles ganz toll. Eine wunderschöne Geschichte. Eine ganz tolle Liebesgeschichte, finde ich wirklich. Ja. Wenn die Liebe so beginnt. Ja. Wie im Film, wie im Märchen. Ja. Aber jetzt. Jetzt ist die Frau da und die droht, ihm die Kinder zu entziehen. Kann sie das denn so einfach? Das weiß ich eben nicht. Hat er sich denn richtig hintergeklemmt? Hat er mit einem Anwalt Kontakt? Nein, das hat er alles nicht gemacht. So, das muss er aber machen. Ich denke mal, er ist der Typ Mann, der immer auf Sicherheit geht. Er will alles für seine Kinder tun. Er hat ein Haus gebaut und er will das Haus für seine Kinder sichern. Und wenn er sich, er hat dann gesagt zu mir, es geht nicht, die Liebe reicht nicht. Und das war eine Lüge. Das war einfach eine Lüge, weil er gibt ja immer wieder Zeichen seitdem. Immer wieder. Er hat gesagt, das geht nicht, die Liebe reicht nicht. Ja. Und du hältst es für möglich, dass das eine Ausrede ist? Ja. Weil er Angst hat, radikaler in sein Leben einzugreifen. Richtig. Wobei, wenn das alles richtig geregelt wäre, Zugangsrecht zu den Kindern und so weiter, dann könnte er sich doch optimal um seine Kinder kümmern. Es geht aber auch um das Finanzielle. Ja. Er ist, wie gesagt, noch nicht geschieden. Er unterhält das Haus. Er gibt das Geld für die Kinder. Ja. Er unterhält sie noch. Und die Frau wohnt in dem Haus mit den Kindern? Nein. Er wohnt in dem Haus? Nein. Nee. Er wohnt bei seiner Mutter in dem Haus. Ach so. Und sie wohnt in seinem Haus mit den Kindern. Aha. Ja gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen mit dem Haus und hin und her, Kinder da, Haus das hier. Ist, ja, das ist schwierig. Ich sag nur, ich finde nur, dass in solchen Fällen, wenn da so eine große Liebe ist, und natürlich soll er sich optimal um seine Kinder kümmern, darüber muss er gar nicht reden. Nee. Aber wenn da so eine große Liebe ist, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das habe ich ihm auch gesagt. Was denkt er denn? Soll das denn jetzt die nächsten... Manchmal sagt er zu mir, hör zu, es hat keinen Zweck, ich will dich nicht mehr sehen, es geht nicht mehr. Weil ich habe das Gefühl, dass er einfach Angst hat. Und dann wiederum Wochen später, wenn ich irgendwas habe und es mir schlecht geht, hilft er mir, wo es geht. Wie lange geht denn dieses Spielchen jetzt so schon? Seit anderthalb Jahren. Seit anderthalb Jahren? Ja. Ich liebe diesen Mann. Manuela. Auch wenn du diesen Mann liebst und wenn du ganz, ganz verzückt bist von all dem Schönen, was da passiert ist, der spielt mit dir im Moment. Finde ich. Manchmal glaube ich das auch, weil... Ja, finde ich. Und der spielt, je mehr du das und je länger du das mit dir machen lässt, desto mehr wird er mit dir spielen. Glaub mal gar nicht, dass sich das im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei, drei Jahren verändern wird. Wenn du nichts unternimmst, bleibt das so komisch. Wie oft seht ihr euch? Wir haben uns jetzt vor 4 Wochen gesehen und davor haben wir uns gesehen Silvester. Ach du lieber Gott. Weil ich gesagt habe, ich habe einen Hund und mit diesem Silvester und der hat Angst und kann ich nicht zu dir kommen und ja, dann hat er gesagt, und dann hat er aber von sich aus gesagt, 2 Wochen später, hat er gesagt, du pass auf, ich lade dich ein zu Silvester. Gut, aber pass mal auf, wenn da ihr euch mich jetzt... so gefreut. Ja, du Armes. Du nimmst den Kuchenkrümmel, den er dir hinwirft. Wenn da wirklich die große Liebe brennen würde bei dem, erzähl mir nichts, dann hättet ihr euch nicht erst 2 Mal in diesem Jahr gesehen oder einmal. Ich weiß. Komm. Und ich muss immer irgendwas erfinden, dass ich zu ihm kommen kann. Wenn ich zum Beispiel, ich habe eine OP gehabt. Mhm. Und da, vor der OP hat er gesagt, dann komm zu mir, weil ich brauchte Unterstützung. Mhm. Er hilft mir auch. Er füllt mein Handy auf und hat Kontakt zu mir. Er will den Kontakt auch nicht abbrechen. Ja, aber Manuela, du redest ja wie ein junges Ding. Ich weiß. Ja, Daniel, ich weiß es selber. Ja, aber du musst erst mal ein bisschen wach werden, Mädchen. Mensch, wenn du jetzt hier wärst, würde ich dich mal extrem rütteln an den Schultern. Wie denn? Ja. Weil, ganz kurz, Domian, ich will deine Sendung nicht aufhalten. Ja. Ich habe eine Beziehung 16 Jahre lang mit einem verheirateten Mann gehabt. Das heißt, du kennst sowas? Ja. Ja, aber ist das doch schlimm, wenn du schon mal sowas hinter dir hast, dann kennst du ja die ganzen Mechanismen, die da ablaufen. Du lässt das alles so mit dir machen. Du versteigst dich in deine romantische, komische Vorstellung da rein. Ich will geliebt werden, scheinbar. Ja, gut, aber ist das Liebe, wie der sich dir gegenüber verhält? Nein. Nein, das ist es nicht. Nein. Natürlich nicht. Nein, der hält sich dich irgendwie so ein bisschen warm. Der wird dich auch mögen. Der wird auch eine gewisse Verliebtheit irgendwie noch so haben. Ja. Aber du bist nicht die Frau seines neuen Lebens. Bist du nicht? Er hat mal zu mir gesagt, wenn eine Frau, dann du. Ja, aber dann bitte... Taten müssen her. Ja. Und nicht einmal im halben Jahr sehen, das war grauenhaft. Ich war kurz davor, mir das Leben zu nehmen, aber... Nee. Doch, war das, ich. Ich war drauf und dran, ins Auto zu steigen und wirklich auf die Autobahn zu fahren und der nächste Pfeiler ist meiner. Ja, aber das ist doch alles schlimm. Aber mein Hund hat mich davon abgehalten, weil der braucht mich, der Kleine. So, Manuela. Ja, gut. Ich finde, dass du härter durchgreifen musst in deinem Leben. So bist du wirklich ein, wenn du jetzt ein Mann wärst, würde ich sagen, du bist ein Waschlappen. Ich weiß. Ich bin eine Lusche. Eine Lusche. Ja, ich bin eine Lusche. Aber ich habe die Kraft nicht. Ich lebe alleine. Ich habe niemanden. Doch, du hast die Kraft. Ich klemme mich an jedem Strohhalm. Ja, aber ich glaube, dass du, wenn man sich dafür entscheidet, ist es ja auch eine Frage des Stolzes. Ich weiß. Ich hab kaum noch Stolz scheinbar. Und das muss sich ändern. Jetzt rufen wir dich nochmal zurück. Das ist lieb. Nicht, dass du irgendwelche dummen Gedanken noch im Kopf hast. Die wollen wir gleich mal nochmal raussieben. Das heißt, meine Psychologin Sabine ruft dich nochmal an. Soll ich auflegen? Ja, du legst bitte auf, Manuela, und die Sabine ruft dich gleich zurück. Danke, Domian. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. So, mein Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, dieses Geräusch hat mein Leben geprägt und ich möchte gerne mit euch über besondere Geräusche sprechen, während dessen ihr etwas Besonderes erlebt habt. Also das kann ja alles möglich sein, vom Reifenquietschen bis zu einem Musikstück. Was verbindet ihr mit diesen Geräuschen, mit besonderen Geräuschen? Welches Ereignis? Welches schöne Ereignis, welches schlimme Ereignis. Wenn ihr euch anmelden wollt, dann macht das bitte unter domian@rde oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder gerne auch während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Dieses Geräusch hat mein Leben geprägt. Das ist unser Thema morgen. Jetzt geht's weiter mit dem Markus und der ist 37. Hallo Markus. Hallo Jürgen. Markus. Ich möchte mit dir über das Verarbeiten der Trauer reden. Ja, deiner Trauer. Es fällt mir sehr schwer, aber ich versuche mich jetzt zusammenzureißen. Mhm. Im Jahre 2010 starb meine Mutter an Krebs. Ja. Sie hat auch einen Schlaganfall erlitten, weil der Körper so vom Krebs aufgefressen war. Mhm. Und sie war im Hospiz, ist dort gestorben. Mhm. Wir haben sie auch, so mein Vater und ich, haben sie auch in den letzten Tagen noch begleitet. Du bist das einzige Kind? Ich bin ein Einzelkind, ja. Mhm. Das war vor 2 Jahren. Ich habe versucht, die Trauer für mich zu verarbeiten, indem ich auch Songtexte geschrieben habe, Gedichte geschrieben habe und ich hatte auch meinen Vater, wo ich gedacht habe, ich muss ihn irgendwie, ich muss ihm helfen, diese Trauer zu verarbeiten. Mhm. Er selber konnte es nie so richtig verkraften, also er hat es nie richtig verarbeiten können. Und Anfang dieses Jahres war es so gewesen, dass er sehr depressiv wurde, sehr traurig war. Und ich habe gemerkt, dass er irgendwie im Körper abbaute. Mhm. Er wurde immer schwächer. Mhm. Dann bin ich im März, habe ich meine Wohnung gekündigt und bin nach Hause gezogen. Ist das weit weg? Ist das weit auseinander? Nee, das war nicht so weit. Und ich dachte, ich könnte ihn irgendwie durch meine Nähe irgendwie aufbauen. Also du bist wieder in die elterliche Wohnung gezogen. Genau. Mhm. Das Problem ist jetzt, vorigen Montag kam mein Vater ins Krankenhaus und hat eine Bypass-Operation bekommen. Mhm. Ich habe 4 Stunden hat diese Operation gedauert. Danach habe ich nochmal angerufen im Krankenhaus, um mich so zu vergewissern, wie der Stand ist. Und er hat diese Operation gut überstanden. Mhm. Bin am Dienstag darauf hingefahren, habe ihn angetroffen. Er hat mit mir gesprochen. Er war noch sehr müde von der Operation und sagte, Junge, fahr nach Hause, ich bin müde. Mhm. Als ich rausgegangen bin, kam die Ärztin auf mich zu und sagte zu mir, ich muss mit Ihnen reden. Und hat mir dann gesagt, dass wir eine Lungenentzündung festgestellt haben. Mhm. Wir müssen ihn auf eine Lungenentzündung behandeln. Ja. Sie haben ihn dann am gleichen Tag in den künstlichen Schlaf geschickt. Mhm. Und seit diesem Tag bis heute liegt er in diesem künstlichen Schlaf. Mhm. Und seine Lunge, beide Lungen, sind angegriffen. Mhm. Diese Lungenentzündung kann sehr wahrscheinlich nicht mehr geheilt werden. Das weiß man. Das weiß man. Ich habe mit dem Arzt jeden Tag spreche mit dem Arzt darüber und er sagt, es besteht sehr wenig Hoffnung. Es ist eine Frage der Zeit. Dass er daran stirbt? Dass er stirbt anhand, weil der Körper zu schwach ist. Er kann aus eigener Kraft kann er nicht mehr atmen. Er hängt an so einer Lungenbeatmungsmaschine. Ja. Warum kann man diese Lungenentzündung nicht mehr heilen? Weil beide Lungen sind total belegt. Mhm. Dadurch kommt diese Lungenentzündung, die Atmung ihm wegnimmt, die Kraft, also die Atmung. Mhm. Und dazu kommt, dass der Körper durch die Operation, durch die Herzoperation schon geschwächt ist. Ja. Und er aus eigener Kraft nicht mehr atmen kann. Er müsste, jetzt wird es ein bisschen fachspezifisch, er bekommt eine Sauerstoffbeimischung, so heißt das. Mhm. Und normalerweise müsste die 35% betragen, damit sie ihn wieder aufwachen lassen können. Ja. Und er das Atmen wieder lernen muss. Ja. Jetzt ist es so, er bekommt 95% und teilweise 133. Das heißt, um es einfach zu sagen, er schafft es nicht mehr. Die Ärzte versuchen jetzt noch, ihn irgendwie... Das heißt, du hast vor 2 Jahren deine Mutter verloren. Genau. Was noch nicht verarbeitet ist, nach 2 Jahren. Nicht so wirklich, aber ich habe durch ihn, durch meinen Vater, das war so eine Säule, habe ich gesagt, okay, wir beide schaffen das, wir halten zusammen. Habt euch gegenseitig gestützt, kann man sagen. Ja, weil das Tolle war in der ganzen Geschichte, es war nicht so dieses typische Vater-Sohn-Verhältnis. Mhm. Es war so auch so Vater-Kumpel-Verhältnis. Also wir hatten einen sehr lockeren Umgang. So, und jetzt ist der Vater selbst todkrank oder man kann fast sagen, er liegt im Sterben. Genau. Und du bist ganz alleine. Die ganze Familie bricht mehr oder weniger jetzt weg. Mhm. Und ich bin jetzt hier in der Wohnung und gehe immer so irgendwie ins Wohnzimmer und denke, er müsste da noch sitzen. Mhm. Aber da ist natürlich keiner. Hast du eine Beziehung? Nein. Nein. Hast du enge Freunde? Sehr enge Freunde? 2 Freunde. Ganz enge? Einen ganz engen Freund, aber das Problem ist, und deshalb habe ich dich jetzt angerufen, weil ich ja weiß, dass du auch sowas Ähnliches erlebt hast und wahrscheinlich irgendwie anders sprechen kannst und mir vielleicht andere Gedanken zuschicken kannst, wie es einer, der das nicht selber erlebt hat. Mhm. Mhm. Weil es ist, wie gesagt, Vater und Mutter zu verlieren innerhalb von 2 Jahren, das ist natürlich sehr heftig. Das heißt, deine Eltern sind noch gar nicht so alt? Nein, meine Mutter war 60 und mein Vater ist 67. Ja. Das ist natürlich jetzt eine ganz furchtbare Lage und ganz furchtbare Situation, wo es auch keinen Trost gibt. Das weißt du. Es ist ja ein Bangen wahrscheinlich jede Stunde. Du hast Angst, wenn das Telefon klingelt, ob irgendeine Nachricht kommt. Oder man macht sich Gedanken, was ist jetzt gerade im Krankenhaus? Was passiert mit ihm? Ich finde das ganz schwer, lieber Markus. In dieser Situation eine Kraft zu finden. Es ist ganz schwer. Es gibt dafür keine Lösung und keinen klugen Satz. Ich glaube, es gibt Situationen im Leben, die muss man einfach aushalten. Man hält sie für sich aus und man hält sie für vielleicht auch für den aus, der geht. Ich habe das Problem, dass ich natürlich jetzt die Wohnung kündigen muss. Das heißt, dass ich auch die Wohnung räumen muss. Mhm. Und die ganzen Erinnerungssachen, Kleidung, Bilder und sowas. Ja, das muss dann alles weg. Wobei, das ist ja noch nicht der nächste Schritt. Das geht dir durch den Kopf, aber das machst du ja nicht morgen übermorgen. Wenn du das machst, wenn du diese Wohnung auflöst, was ich auch sehr gut nachempfinden kann, was ganz schrecklich ist. Weil die ganze Wohnung, du bist aufgewachsen in der Wohnung. Ja. Ja. Das heißt, die ganze Wohnung ist voller Erinnerungen an dich und deine Eltern. Ja. Mach das bloß nicht alleine. Hol dir deinen besten Freund und der soll dir dabei helfen. Hast du denn mit deinem Vater, bevor, ja, ihr habt gar nicht mehr dann großartig reden können nach dieser Herzoperation? Ich habe den, der hat mir nur noch diesen einen Satz gesagt. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr sprechen können, mhm. weil er in diesem Koma ist. Und wie der Arzt mir heute auch wieder sagte, sie werden ihn auch nicht mehr zurückholen. Weil das könnte der Körper, das wäre für ihn nur eine Strapaze. Was glaubst du denn, wie lange er das noch aushält? Hat der Arzt das gesagt? Wenn man ihn an der Maschine hält, kann das noch ein, zwei Wochen aushalten. Hm. Nur das Problem ist, er hat keine Patientenverfügung gemacht. Das heißt, ich bin auf den Arzt angewiesen, dass er von sich aus sagt, sie können nichts mehr tun. Oder dass sie mir jetzt jemanden vorsetzen, der dann das entscheidet. Verstehe. Was glaubst du denn, was dein Vater gewünscht hätte? Mein Vater hätte gesagt, er möchte nicht leiden. Dein Vater hätte gesagt, schaltet die Maschinen ab. Wenn es keinen Sinn mehr macht, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob er leidet. Meine Mutter wurde mit Mitteln ja ruhig gestellt. Mhm. Und ich habe sie dann wirklich nur noch mit zuen Augen gesehen. Wir wollen hoffen, dass er auch nichts spürt von all dem. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass er nichts spürt. Ich bin, als meine Mutter gestorben ist, bin ich auch nicht mehr hingegangen. Ich konnte das Bild nicht ertragen. Mhm. Was ich meinem Vater wahrscheinlich auch nicht machen werde. Weil wenn ich das sehen würde, dass... Hast du das bei der Mutter bereut? Ich habe mir das teilweise vorgeworfen, aber teilweise haben meine Freunde mir auch immer gesagt, das war richtig gewesen. Markus, ich sag dir mal etwas auch aus meiner Erfahrung. Ja. Wenn ich du wäre, würde ich hingehen. Ich glaube, dass man besser Abschied nehmen kann, wenn man den Abschied des anderen, das Gehen, sieht. Zudem weiß kein Mensch auf dieser Welt, was dein Vater doch vielleicht noch wahrnimmt. Er liegt, der arme Kerl, da an seinen Schläuchen und diesem schrecklichen Beatmungsgerät. Vielleicht ist es ein großer Trost und vielleicht sehr, sehr schön, wenn er dich spürt an seiner Seite. Wenn der Anblick auch nicht schön ist. Natürlich ist es kein schöner Anblick, wenn jemand stirbt. Und schon gar nicht unter diesen Umständen. Ich würde es machen. Ich würde es machen. Vielleicht kannst du deinem Vater so noch einen Dienst erweisen, man weiß es ja nicht. Meinst du, er nimmt mich noch wahr? Ich weiß es nicht, man weiß, niemand weiß das. Keiner weiß es. Aber auch für dich, also ich glaube auch, dass es für dich gut ist, weil es alles so real ist. Vielleicht tut es gut, dich so zu verabschieden und ihn in deine Hand zu halten und alles zu spüren. Kann man das Bild denn nicht vergessen? Wenn man das... Nein, das sollst du auch nicht vergessen. Das gehört mit zu der Lebensspanne deines Vaters hinzu. So wie die schönen Bilder und die schönen Erinnerungen, so gehört das Bild dann auch dazu. Da habe ich große Angst vor. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Das glaube ich. Deswegen appelliere ich nochmal oder frage mal, wenn du da wirklich einen Herzensfreund hast, dann nimm ihn zu dir und er soll dich stützen und er soll bei dir sein. Wenn der das nicht kann oder nicht da ist, dann mach es alleine. Ich muss leider Schluss machen, Markus. Ja. Ich glaube, ich habe dir alles gesagt, was ich von meiner Wacht aus dir sagen kann. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht zu sagen. Ja. Von Herzen viel Kraft, alle Kraft der Welt wünsche ich dir. Ja, okay. Auf Wiederhören, Markus. Danke dir. Markus, tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Volker Tarke und morgen heißt unser Thema Dieses Geräusch hat mein Leben geprägt. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, gerne auch mailen, domian@wdr.de Um 1 Uhr sind wir hier, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Bis morgen. Tschüss.